Der vierte Staat der Roboter und der Ameisenmenschen. Nach den Rosenkreuzern ist es der bürgerliche, der dritte Staat, welcher mit der Französischen Revolution seinen Anfang nimmt. Die Macht ist von der Kirche von Rom und durch eine gestaltlose Masse an sich gerissen, usurpiert worden. Nach drei gescheiterten Versuchen, das goldene Zeitalter wiederherzustellen, wird der vierte Staat die Herrschaft des Kollektivs, der Maschinensklaven, des Eisens, der Eisenmenschen, der Automaten, der den ganzen Planeten beherrschenden Bürokratie, der Roboter sein und die Zerstörung der lebendigen Seele der Erde bedeuten. Jede Art von weltlichem König oder Messias, der in dieser Epoche vermittels der Gegeneinweihung auftritt, wird nichts weiter sein als ein Golem, eine Fälschung, die mit den wirklichen hyperboreischen Führern und dem wirklich göttlichen Königtum in keinerlei Beziehung stehen. Die gegenwärtige Menschheit ist ihren tierischen Trieben, den Söhnen der Erde, dem Tiermenschen ausgeliefert. Die Halbgötter, die Söhne der Witwe und die göttlichen Hyperboreer sind schon weggegangen. Man weiß nicht, ob und wann sie wiederkommen. Die esoterische Geschichte der Erde lehrt uns die ewige Wiederkehr. Das, was einmal war, wird innerhalb der Spiralwindung eines Manvatara wieder sein. Dieselben, die schon einmal den Gral, die goldenen Äpfel, den Smaragd der Venus selbstsüchtig und ungerecht missbraucht und dadurch den Untergang von Atlantis herbeigeführt haben, werden einen neuen Untergang bereiten. Wenn die Erde nicht durch den vergöttlichten Menschen verwandelt, verklärt werden kann, wird sie sich selbst zerstören. Das teuflische Maschinenwesen, das sich bis hin zu den Sternen ausbreiten will, lässt sich so nicht fortsetzen, ohne eine verhängnisvolle Veränderung des Lebensablaufes hervorzurufen. Denn die Schöpfung ist keine Maschine, sondern ein Gedanke. Die sich des Eisens bedienende, unvollkommene Wissenschaft wird durch das Eisen umkommen. Der Fluch, der die Zigeuner traf, wurde durch deren Künste des Eisenschmiedens hervorgerufen, denn dadurch wirkten sie mit an der über Atlantis hereingebrochenen Katastrophe. Es gibt keine perfekte Atomwissenschaft, die mit dem Eisen arbeiten kann. In dem Buche »Rückkehr der Zauberer« wird berichtet, dass der Befehl, die Zigeuner zu verfolgen, aus Tibet an Hitler erging, sicherlich aus Shambhala. Wie René Guénon meint, dürften die Zigeuner eine Zeit lang in Agarthi, wir glauben eher in Shambhala, gelebt haben und sind dann von dort vertrieben worden. Die Gründe hierfür waren im Tibet des Dalai Lama bekannt, dessen Geschick eng mit demjenigen Hitler-Deutschlands verbunden ist, aufgrund noch nicht entdeckter Verbindungen. Wenige Jahre nach Deutschland fällt auch Tibet. Das Kali-Yuga kann nur durch den Geist und die Macht der Magie, den Siegern über die Entropie, überwunden werden, indem man sich über die Involution, die Verstofflichung, erhebt. Dieses wiederum kann nur von den unsterblich gewordenen Menschen vollbracht werden. Die Erde schwingt sich auf den Menschen in seiner Zerstörungswut ein. Julius Evola glaubt, dass der vierte Staat, der des atheistischen Kollektivismus, des Automatismus, der Ameisengesellschaft, der vom Tiermenschen bewirkten Bevölkerungsexplosion, das gesamte Koordinatensystem des Geschehens verändert, alles übertreffen wird, was an Versuchen zur Weltbeherrschung auch seitens einzelner Gruppen wie die Kirche von Rom, der Freimaurerei oder dem Judentum, der Hochfinanz oder irgendeiner anderen Organisation, sogar des Bolschewismus, je unternommen wurde. Geht der dritte Staat, der des Bürgertums, zu Ende, dann tritt die völlige Katastrophe, das über den Dingen schwebende Ende des Kali-Yuga ein. Die Kräfte, die das Drama lenken, sind die Mächte der Inertie, des Chaos und des Nichts. Das heißt, Mächte des Satans. Man sollte sich daran erinnern, dass für die Gnostiker und die Katharer Jehova dasselbe war wie Satan, der Demiurg des Kali-Yuga und der Schöpfung der niederen Erde. Die Berührungspunkte zu den hyperboreischen göttlichen Hierarchien werden immer schwächer. Vielleicht geht es darum, jetzt nur noch die Erwählten, die zum Übergang in die neue Erde für würdig Befundenen, zu erretten. Und dieses Mal geschieht dies nicht durch eine Arche, sondern durch eine vom Himmel kommende Lichtscheibe, eine geflügelte Schlange. Wir haben schon gesagt, dass auch die Erde, wie der Mensch, eine feinstoffliche astrale Körperform besitzt, die vor der Zerstörung ihrer Sphäre bewusst gemacht, verewigt werden muss. Das lässt sich nur synchronistisch in Übereinstimmung, im Einklang mit dem Menschen erreichen. Dem Professor C.G. Jung war die tiefgehende Beziehung zwischen dem Menschen und der Erde bekannt, als er mir vor Jahren im Hinblick auf die damaligen großen Erdbeben in Chile schrieb: Die Erde schwingt sich auf den Menschen in seiner Zerstörungswut ein. Der Gral befindet sich heute in den Anden. Ich habe mich bemüht, über den Themenkreis aus Mystik und Symbolik, aus alten, in neuzeitlichem Gewande wiedererstandenen Legenden, die für mich Realitäten sind, die das Zentralthema esoterischer Weltgeschichte darstellen, einen Überblick zu geben. Wer auch immer sie so versteht, der gehört mit zum wilden Heer, ist einer, der dem goldenen Band, das seinen Ursprung am Pol hat, von Anbeginn an zugehört. Wer diesen Ausführungen aufmerksam gefolgt ist, der wird begriffen haben, dass der letzte große Krieg nicht seinesgleichen hat. Lediglich mit dem im Mahabharata geschilderten ließen sich Ähnlichkeiten feststellen, weil er das Entstehen und das Ende ganzer Welten kennzeichnet. Hier standen nicht nur Nationalitäten, die physischen Grenzen künstlicher Vaterländer auf dem Spiele. Dessen waren sich unter anderem Ezra Pond in den Vereinigten Staaten, Knut Hamsun in Norwegen und William Joyce in Irland bewusst. Es war ein Krieg der Götter, der Mythen und Legenden, der Titanen, in dem sich gegensätzliche initiatische Strömungen, Auffassungen und Kosmogonien gegenüberstanden, in dem die ganze Geschichte und das gesamte geistige Schicksal des Planeten auf dem Spiele stand. Die von den Akteuren einzunehmenden Standpunkte wurden nicht durch ihre verschiedenen, von den Umständen abhängige Staatsangehörigkeiten oder ihren Geburtsort bestimmt, sondern durch die astrologische Natur, durch die Richtung und den Einfluss des Sternes des Ursprungs, durch jenes Haus der Familie, jenes esoterische Schicksal, das sich weder drehen noch wenden lässt, durch jenen Geist, durch das Blut, dem der Geist innewohnt. So lagen die Dinge zweifellos für jene bewussten, mit Gnosis begabten Wesen und nicht für die, welche wie Schlafwandler in den Strudel des Gemetzels Lebendiger und Toter von Symbolen und Emblemen hingerissen wurden und die, nach den Worten von William Joyce, vor seiner Hinrichtung in England starben, ohne zu wissen für wen. Das Licht des Morgensternes. In jener sensitiven Weltgegend, die sich zwischen dem Gebirgszug der Anden und dem Pazifischen Ozean erstreckt und die bis hinunter zum Südpol reicht, werden nach der Katastrophe neben ihren gepeinigten Gestaden aus den Tiefen des Ozeans der versunkene Kontinent des Geistes El Ella und der Gipfel von Paradesha auftauchen, ins Licht des Morgensternes getaucht, des Verkünders einer neuen Sonne, des Ganzen mit seiner eigenen Seele vermählten Menschen. Denn hier sind die weißen Götter, die den Gral hüten, und hier befindet sich der geheime Eingang in die innere Welt.